Loch ab Loch die Straße runter. Nur das macht Bloch am Munter. Denn Blocher blocht ganz locker zu seinen Freunden von der SVP. Und sie quatschen von alten Parolen und von neuen Designs. Von farbigen Propaganda-Plakaten und von heimlichen Granaten. Erziehung mit liebender Härte sind deine Worte, Christoph. Sieh dich pfeifen auch nur polternd. Du alter Fascho! Blocher, du altes Faschistenschwein. Neuer brauner Führer, das möchtest du sein. Nur dumme Patrioten fallen auf dich rein. Steck dir deine Schweiz in den Arsch hinein. Blocher legt heute wieder los. Die braunen Jungs finden's ganz famos. Blocher Sound in allen Ohren. Schweiz aus allen Poren. Erziehung mit liebender Härte sind deine Worte, Christoph. Seh dich pfeife auch nur polternd. Verpiss dich!